Du strahlst wie ein Stern in der Nacht. Du lachst mich an in voller Pracht. Für so einen süßen Superschatz hab ich immer einen Platz in meinem Herzen. In meinem Herzen. Wo ich auch bin, du bist immer bei mir, mein süßer Superschatz.